Aus diesem Stoff sind Grammy-gekürte Fernsehserien. Auch unser heutiges Hörspiel hat diese Problematik zum Thema. Der britische Autor Mark Ravenhill hat ein dichtes Stück über heutige Menschen geschrieben, die versuchen, ein soziales Gewissen auszubilden. Viel Spaß! Mir kommt das alles so unwirklich vor. Man müsste es doch deutlicher spüren. Man hat uns den Krieg erklärt. Offenbar haben wir Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Aber ich sehe gar keine Beweise dafür. Offenbar stehen wir unter Beobachtung. Die Welt ist bereit, zuzuschlagen. Aber ich spüre nichts davon. Feed Me. Hörspiel von Mark Ravenhill. Scheiße. Hi, ich bin's. Sie lassen mich warten. Also um 4 sollte ich hier sein und jetzt ist es. Entschuldige, weißt du, wie spät es ist? Klar, es ist, Mann, 7:30. Herrgott, nochmal. Ja, und jetzt ist es 7:30 und ich sitze hier immer noch. Ja, keine Ahnung, wann sie mich. Nee, mach du einfach und bestell schon mal und ich spring dann hinein. Ja, ich nehme mir ein Taxi, wenn ich. Ja. Scheiße. Wann war dein Termin? 3. Siehst du? Läuft doch immer so, oder? Immer. Die glauben wirklich, wir hätten nichts anderes zu tun, oder? Als hätten wir sonst keine Verabredung. Mein Terminkalender platzt jedenfalls. Genau. Mein Kumpel ist zum Beispiel in einem Film, der heute Abend läuft. Der Kumpel von meinem Kumpel macht ein Restaurant auf und die Band von der Freundin von meinem Kumpel spielt in dem Club um die Ecke. Und ich sitze hier und warte, um irgendeinem Casting-Regisseur 3 doofe Sätze in eine Videokamera zu sagen. Das sind doch Wichser, oder? Ja, genau, totale Wichser. Und du? Du hast ja wohl auch jede Menge zu tun. Ganz schön, ja. Also wahrscheinlich war das doch eben dein... Naja, das war mein... Nein, nicht sagen, okay? Lass mich raten. Das war dein Freund. Ein Künstler, stimmt's? Er ist ein Künstler, stimmt's? Und er hat dir die Handtasche ausgeräumt und verwandelt das alles in so eine wahnwitzige Installation, die er gerade für wahnwitzig viel Geld verkauft hat. Und jetzt will er dich zu einem wahnwitzigen Essen einladen. Logisch. Aber du sitzt hier fest. Total fest. Weil du vorsprechen willst für die... Für welche Rolle sprichst du vor? Die beste Freundin. So heißt die. Beste Freundin. Und du? Trendiger Typ. Trendiger Typ, beste Freundin. Ja, darauf bin ich abonniert. Ich soll ihrem Produkt, dem Bier oder ihrem Fußbodenreiniger irgendwie Street Credibility verleihen, ja? Ja. So als wenn ich mit irgendeiner Zicke verkuppelt würde, damit sie in die Zeitung kommt, genau. Ja? Und wie lange soll meine Street Credibility noch halten, wenn ich immer... Mann, genau. Weißt du? Die beste Freundin hat gar keinen Text. Echt? Die beste Freundin steht bloß rum und macht so ein Gesicht. Naja, so stelle ich mir auch nicht gerade eine beste Freundin vor. Nee, wirklich nicht. Von einer besten Freundin würde ich mir schon ein bisschen mehr erwarten, du nicht? Unbedingt. Zum Beispiel, dass man mal redet. Ein bisschen. Manchmal. Weißt du? Klar. Also, dein Freund ist Künstler? Nee, das war meine Schwester. Also, dann hat noch nie jemand herumgewühlt, in deiner Handtasche herumgewühlt und nee, Kunst hat noch keiner. Auf geht's, ich bin dran. Endlich. Viel Glück. Und natürlich verstrickt man sich ganz leicht in seinen kleinen Angewohnheiten, seinen Macken, bis man eines Tages, bingo, ein Exzentriker geworden ist. Man lebt nur noch in seinem eigenen Kopf, man kennt nur noch sich selber und man kann sich auf niemanden mehr einlassen. Verstehst du, was ich meine? Oh ja, total. Also ich bin eines Tages aufgewacht und habe mir gedacht, du wirst jetzt langsam exzentrisch und dagegen wollte ich etwas tun. Du kommst mir gar nicht wie ein Exzentriker vor. Naja, nein, ich bin ja auch keiner, weil ich beschlossen habe, etwas dagegen zu tun. Ich habe beschlossen, dass ich in meinem Leben jetzt Platz für einen neuen Menschen machen muss. Das finde ich wirklich eine sehr positive Entscheidung. Ich hoffe doch. Ja, ich finde, da hast du wirklich eine positive Entscheidung getroffen. Aber es dauert halt eine Zeit, bis man... Klar, natürlich. Ja, es hat meine Frau... Das hat gedauert. Das ist ganz normal, der Heilungsprozess. Ja. Und du, was hatte ich an mir? Hoffentlich bist du nicht schrecklich enttäuscht jetzt, wo du mich triffst. Kannst du gar nicht, nein. Hoffentlich hast du nicht so einen jungen Hüpfer erwartet. Oh, nein, viel, nein, viel jüngeren und jetzt sitzt du mit einem Dinosaurier da. Nenn dich doch nicht, hä? Du bist kein Dinosaurier. Was hat dich an mir interessiert? Ach, alles. Wirklich? Alles? Ja. Deine Anzeige hat mich so angesprungen. Angesprungen? Richtig wirklich? Angesprungen, sie hat dich ja so angesprungen. Sie klang genau richtig. Aber da muss es doch etwas Besonderes gegeben haben. Naja, wahrscheinlich. Ja? Kulturinteressiert. Ah, kulturinteressiert. Ja, kulturinteressiert. Das war der Auslöser. Das bin ich nämlich auch. Ich bin echt viel unterwegs. Konzerte, Opern, Galerien, neue Filme, alte Filme, klassische Theaterstücke, zeitgenössische Theaterstücke, Romane, die für Literaturpreise nominiert wurden, Romane, die in den Sonntagszeitungen für den Urlaub empfohlen wurden, faszinierende Tanztheatertruppen aus den Niederlanden. Ich nehme alles mit. Ja, ja, ich auch. Karten bestellen, meine Sammlung von Programmheften aufstocken, die Feuilletons durchforsten. Der Tag ist nie lang genug. Ich weiß, ich weiß. Aber was ich vermisse, ist, glaube ich, ich suche jemanden, mit dem ich das alles teilen kann. Und als da Kultur interessiert stand, da habe ich deine Anzeige gleich rot angestrichen. Da bin ich aber geschmeichelt. Wirklich? Ja. Und sehr erfreut. Ah, auf geht's, wir müssen rein. Und einer für die beste Freundin. Auf Eis. Danke. Trendiger Typ. Prost. Cheers. Und? Glaubst du, du kriegst die Rolle? Nein. Nicht? Nein, für Werbung nehmen sie mich nicht. Mein Agent schickt mich dauernd zu solchen Vorsprechen und ich sag, lass das doch, aber er, ich meine, das hat doch keinen Zweck. Mich nehmen sie immer. Echt? Ein totaler Albtraum. Ein Werbespot nach dem anderen. Ich habe meiner Agentin schon gesagt, können wir das mit der Werbung nicht mal eine Weile lassen, aber sie schickt mich immer wieder hin. Und wenn man sich erstmal an das Geld gewöhnt hat, na klar, gibt man das nicht mehr so leicht auf. Den Lifestyle. Ja, genau. Man gewöhnt sich an den Lifestyle. Kann ich gut verstehen. Du stehst ja anscheinend auch auf teure Klamotten, sehe ich gleich. Logisch. Teure Klamotten, gutes Essen, schick wohnen. Du hast bestimmt eine schöne Wohnung. Schon okay. Bestimmt, kann ich mir gut vorstellen und echt schön. Ich habe eine ganz irre Wohnung, gleich hier um die Ecke, falls du... Nein. Schon gut. Ich muss doch in dieses Restaurant. Cool, verstehe ich doch, kein Problem. Ich kann dir ja meine Telefonnummer geben. Wenn du willst. Ich schreibe gerade an einem Drehbuch und... Gibt es vielleicht eine Rolle für dich? Echt? Naja, also ein paar Kumpels von mir entwickeln Filmstoff und ich habe ihnen meine Idee erzählt, fanden die ganz gut. Ist doch super. Aber wir warten noch auf grünes Licht. Du kannst ja mit zu mir kommen und es dir durchlesen. Ich muss echt zu diesem Essen. Ist doch nur ein Treatment und 10 Seiten Dialog. Geht ganz schnell. Magst du bestimmt. Oh Mann. Gefällt es dir? Ja. Wirklich? Ja, ja, doch. Gut. Ja, mir auch. Wirklich sehr. Naja, es ist schon... Ja? Sie ist schon sehr passiv. Wer? Die Rothaarige? Die Blonde. Nein, nein, die Rothaarige ist ganz... Großartig. Aber die Blonde ist zu fad. Die macht ja überhaupt nichts. Aber glaubst du nicht, dass das vielleicht... Wie sollen wir uns denn mit ihr identifizieren, wenn sie gar keinen Arsch in der Hose hat? Keinen Arsch in der Hose, keinen Arsch in der Hose. Du weißt schon, was ich meine. In der zweiten Hälfte kommt sie vielleicht mal in die Gänge. Hoffentlich. Dann dreht sie voll auf und zeigt uns ihren Arsch. Mach dich nicht über mich lustig. Entschuldige. Ich hab's nicht so gemeint. Du hast mich gefragt, wie ich das Stück finde und ich hab was dazu gesagt. Aber wenn du es genau wissen willst... Tut mir leid, tut mir leid. Ich finde das ganze Ding völlig überflüssig. Wirklich? Ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich alles am Theater so hasse. Jetzt weiß ich wieder, warum ich schon so lange nicht mehr ins Theater gehe. Lauter alberne Kunstfiguren, die herumstehen und sich anbrüllen und zwischen geschmacklosen Möbeln auf und ab gehen. Das blöde Publikum lacht über jeden lahmen Witz. Ich dachte schon, das hört überhaupt nicht mehr auf. Das ist langweilig, es ist überflüssig, es ist unmoralisch. Hat wahnsinnig gute Kritiken gekriegt. Kann ja sein. War ziemlich schwer, an die Karten zu kommen. Ich weiß, ich will ja auch nicht undankbar sein. In der Zeitung stand wochenlang bloß ausverkauft. Ach, das liegt wirklich an mir. Und du hast gesagt, dass du es sehen willst. Entschuldige, bitte. Ich habe einen Freund anrufen müssen. Ich habe diesen schrecklich reichen Freund von mir angerufen, der dem Theater unglaublich viel Geld spendet, damit sie diese schrecklich interessanten Workshops mit jungen Leuten und Ausländern machen können und mit, ach, allen möglichen Leuten. Und dieser Freund hat mir die Karten besorgt. Danke. Und danach können wir sogar noch hinter die Bühne und die Schauspieler kennenlernen. Das klingt toll. Das hat mein Freund alles arrangiert. Hast du Lust? Nein. Danke, aber nein. Na gut. Also... Mir ist nämlich heute Abend auf dem Weg hierher etwas passiert und ich würde gerne darüber reden. Ich würde gerne mit dir darüber reden. Gern, klar. Aber erst kommt noch die zweite Hälfte, hm? Ist ja super. Tolle Aussicht, oder? Wahnsinn. Ich darf ja eigentlich gar nicht hoch, steht in meinem Vertrag. Aber hier kann man super chillen. Ist bestimmt inspirierend. Oh ja, inspirierend. Für dein Drehbuch meine ich. Klar, ich gucke einmal über die Stadt und schon ist mein Kopf voller Ideen für mein Drehbuch. Kann ich's mal sehen? Hast du es eilig? Nein, nein. Cool. Was hast du denn jetzt in deiner Handtasche? Weiß ich nicht, lauter Zeug. Kann ich mal sehen? Nein, das ist irgendwie mit Handtaschen. Nein. Naja, das ist doch eine super Idee. Also wenn du ein Künstler wärst, ja? Ich habe ganz schön viele Kumpel, die Künstler sind. Du hast überhaupt ganz schön viele Kumpel. Ja, ich komme gut mit Menschen klar. Ich gehe gerne aus mir heraus, so wie du. Ja, stimmt. Also, aber wenn ich Künstler wäre, ja? Ich habe das schon immer für eine gute Idee gehalten, für eine Spitzeninstallation. Ich würde mir die Handtaschen von Frauen nehmen. Klauen? Klar, ich würde sie Frauen auf der Straße wegreißen oder ich würde mir einen Job an der Theatergarderobe besorgen oder in einem Hotel oder Restaurant und dann würde ich mit den ganzen Handtaschen abhauen und mir eine Galerie suchen und würde jede Handtasche aufreißen und den Inhalt so rausquellen lassen, ein bisschen wie ausgekotzt. Ausgekotzt? Ein bisschen wie ausgekotzt, ja. Gefällt dir das nicht? Ich weiß nicht. Und was soll das dann bedeuten? Bedeuten? Naja, irgendetwas musst du doch damit sagen wollen. Echt? Na klar, du müsstest doch etwas dazu schreiben oder dazu sagen. Es würde doch irgendetwas bedeuten müssen. Das ist bedeuten, sicher. Na sicher. Klar. Na also los, mach mal. Naja, es wäre natürlich, also das ja, wäre ja. So eine Art, na und es wäre ein Kommentar zu, aha. Also es würde uns erinnern ja? An, ach so. Ja, ich glaube, so wäre das gemeint. Oder ist es vielleicht, ja? Ist es vielleicht ein Akt der Aggression gegen Frauen? Nein. Nein? Nein, ganz bestimmt nicht. Du findest nicht, dass du, wenn du ihre Handtaschen stiehlst, ihre Handtaschen aufreißt, bis sie kotzen müssen, dass das... Nein, das ist es nicht. Na, dann ist ja gut. Bleibst du? Nein, danke. Lieber nicht, tut mir leid. Was ist mit dem Drehbuch? Ich gebe dir meine Telefonnummer. Wie du willst. Sag mal, diese Lager gibt es doch nicht wirklich, oder? Was denkst denn du? Ich weiß nicht. Man hört so Sachen, dass Leute verschwinden, dass Leute protestieren, die Leute reden von Lagern. Das passiert immer im Krieg, es gibt Gerüchte. Und was ist jetzt wahr? Bleibst du? Ich, meine Schwester. Lass mich nicht allein. Du kannst ja einen von deinen Kumpels anrufen. Klar. Auf der Straße kriegst du ein Taxi. Danke. Also habe ich sie mit zu McDonald's genommen. Wollte sie so, ich hätte ja, ja. Und ich sag, essen Sie doch was. Und sie sagt, nein, aber ich bestehe drauf. Und dann sagt sie, na gut, und sucht sich so eine Apfeltasche aus. Muss man sich mal vorstellen. Wahrscheinlich hatte sie tagelang nichts gegessen und sie sucht sich so eine Apfeltasche aus. Sag mal, magst du sowas öfter? Wie bitte? Lädst du regelmäßig Menschen von der Straße zum Tee ein? Die Speisekarte bitte. Nicht für mich, ich weiß schon, was ich will. Nein, das ist keine, also nein. Aber heute hast du das gemacht. Da war aber auch etwas an dieser Frau. Irgendwie tat mir diese Frau wirklich leid. Heute, als du mit mir zum Theater verabredet warst. So ein instinktives Gefühl, weißt du? Ja. Oh, vielen Dank. Hier, die Karte. Brauche ich nicht. Ich weiß schon, was ich bestelle. Du kannst ja wenigstens mal reinschauen. Ich nehme immer dasselbe. Schau einfach mal. Man weiß ja nie. Vielleicht hast du Lust, dich auf eine neue Erfahrung einzulassen. Vielleicht hast du Lust, mal ein kleines Risiko einzugehen. Ja, vielleicht. Jedenfalls trinkt sie ihren Tee und stopft sich die Apfeltasche praktisch in einem Stück in den Mund. Ich hatte schon Angst, dass sie sich verbrennt. Sie sieht aber immer noch ganz verhungert aus. Also kaufe ich ihr noch eine. Und dann haben wir zu reden angefangen. Und sie hat mir erzählt, dass sie im Lager war, weißt du? Im Lager? Ich bitte dich. Sie war Lehrerin gewesen, ein völlig normales, kleines Leben, kleines Städtchen, kleines Haus, nie Probleme mit den Nachbarn, Mitglied im Kirchenchor, abends dann ein Aquarellkurs, wie das so geht. Und dann passierte alles so schnell. Plötzlich ist der Nachbar dein Feind. Wer ist ein Spion? Wer ist im Widerstand? Und so weiter, verstehst du? Ja, ja. Der Terror kommt praktisch über Nacht. Und dann muss jemand, ein Nachbar wahrscheinlich, muss einen Tipp gegeben haben oder bei der Obrigkeit behauptet haben, dass ihr Mann ein Spion sei oder im Widerstand, weil eines Morgens plötzlich Soldaten kamen und ihn abgeholt haben. Auf einem Laster. Aha, ja, ja. Von mir aus können wir bestellen, oder? Gut. Also versucht sie herauszufinden, wo sie ihn hingebracht haben. Also... internationales Recht. Es muss doch wenigstens eine Anklage geben. Irgendwelche Besuchsrechte. Sie muss doch wenigstens wissen dürfen, was ihm vorgeworfen wird. Wo er festgehalten wird, aber nichts. Entschuldigung, wir möchten jetzt... Danke. Also tut sie sich mit ein paar anderen Frauen zusammen in diesem Dorf oder dieser Stadt oder was immer das war. Und sie haben sich 3 Tage lang auf den Marktplatz gesetzt und gesungen. Sie haben alte Volkslieder gesungen, aber mit neuem Text. Wo sind unsere Männer? Wo sind unsere Männer? Wo sind unsere Männer? Ah, ja. Hallo. So, was möchtest du? Was ich immer esse. Ein Gewohnheitstier, was? Mach dich nicht über mich lustig. Mach ich ja nicht. Ich zieh dich höchstens ein bisschen auf. Entschuldige. Ich kann das nicht. Bitte entschuldigen Sie uns einen Moment. Du kannst das nicht? Hier sitzen und diese überteuerten Fisch- und Reishäppchen bestellen. Falls du lieber irgendwo anders während hingehen diese möchtest, Frau auf der Straße schlafen einen muss, fantastischen während Italiener. Ich daran denke, was diese Frau durchgemacht hat und dass es überall so viel Leid gibt. Das ist doch lächerlich, jetzt iss bitte was. Diese Frau hatte ganz bestimmt Probleme. Da war was, sie war obdachlos. Aber Lager, es gibt keine Lager. Natürlich gibt es die. Wo ist der Beweis? Sie brauchte was, sie hat gemerkt, dass du was brauchst. Ich... Um mich, meine Bedürfnisse geht's doch, ja doch gar um nicht. Doch, um deine Bedürfnisse. Dein Bedürfnis, nicht allein zu sein. Dein Bedürfnis, das Gefühl zu haben, dass dein banales das Leben nicht völlig sinnlos ist. Dein Bedürfnis, den Schmerz dieser Frau an dich zu reißen. Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Und was bringt dir das? Dann bin ich wieder allein und du bist wieder allein. Bitte, bleib. Jeder von uns verfügt nämlich über Kernfertigkeiten, klar? Völlig klar. Und diese Fertigkeiten sind übertragbar. Deshalb nennen wir sie auch übertragbare Fertigkeiten, genau. Oh, du bist mir ja weit voraus. Aber wir können nicht immer sehen, wir können nicht immer selber feststellen, was das für Kernfertigkeiten sind, verstehst du? Natürlich. Weil sie uns nämlich ganz natürlich vorkommen, ganz normal. Bis uns wirklich jemand sagt, nein, hoppla, in Wirklichkeit sind das ganz, ganz besondere Fertigkeiten, die du da hast. Du bist ein besonderer Mensch. Merken wir das gar nicht immer, okay? Okay. Also, werden wir heute mit dem Prozess beginnen, diese Fertigkeiten zu erkennen. Und dann werden wir dich in die Lage versetzen, zu übertragen. Tut mir leid, ich sollte mich nicht darüber lustig machen. Tut mir leid. Schon okay, sind ja nur Worte. Die Hauptsache ist deine Lernerfahrung, okay? Okay. Ich zum Beispiel. Ich war früher Schauspielerin. Wirklich? Ja. Ich hatte alle diese Fertigkeiten, aber ich habe sie nicht genutzt. Ich gehe eigentlich ziemlich oft ins Theater. Du glaubst, dass du all diese tollen Rollen spielen wirst. Und dann verbringst du deine Zeit mit Vorsprechen für Sachen wie die beste Freundin ohne Text in irgendeiner Waschmittelwerbung und kriegst sie noch nicht einmal. Das muss schrecklich sein. Aber jetzt habe ich meine Fertigkeiten übertragen. Und jetzt kannst du jemanden wie mich in die Lage versetzen, seine Fertigkeiten zu übertragen. Genau. Wahnsinn. Wird aber auch Zeit. Guck mich bloß an. Ich bin ein Dinosaurier. Kein Wunder, dass mich keiner mehr einstellt. Na, das werden wir jetzt alles ändern, oder? Echt? Aber ja, jetzt wird alles anders. Das da gefällt mir. Entschuldige? Ich habe gesagt, das da finde ich ziemlich gut. Ja, klasse, oder? Ich weiß natürlich nicht, was das bedeuten soll. Naja, klar. Du siehst aus wie... Ja? Du siehst aus wie jemand, der vielleicht weiß, was das bedeuten soll? Irgendwie wie ein trendiger Typ, was? Ja, genau. Irgendwie wie ein trendiger Typ, der vielleicht weiß, was das bedeutet. Ach, nimm's einfach, wie es kommt. Genau. Freu dich einfach dran. Du musst nicht fragen, was es bedeutet. Ich hatte gehofft, dass dieses Ding es mir erklärt. Man steckt es sich einfach ins Ohr und dann sagt es einem, wo man hingehen muss und was die Sachen, die Kunstwerke... Angeblich erklärt es einem, was das alles bedeuten soll. Da stehe ich nicht so drauf. Naja, ich normalerweise... Ich bleibe lieber ganz offen. Aber diesmal wollte ich es mal probieren. Und warum machst du es dann nicht? Es ist alles auf Japanisch. Echt? Ja, wahrscheinlich haben sie mir das Falsche gegeben. Das ist nämlich alles auf Japanisch. Naja, vielleicht haben sie dich für eine Japanerin gehalten. Klar, eine Japanerin mit roten Haaren. Vielleicht sollte ich es wieder hinbringen und mir eine Sprache suchen, mit der ich was anfangen kann. Oder du erfindest dir deine eigene Geschichte. Ja, das geht natürlich auch. Also, wie geht deine Geschichte? Meine Geschichte? Zu diesem Teil. Erzähl mir deine Geschichte zu diesem Teil. Naja, ich würde sagen... Ja? Das ist eine Hommage. Oder eine Elegie auf all die Frauen, deren Männer in die Lager gebracht worden sind. Wirklich? Ja, was sie für Leben geführt haben. Dass jemand einfach... Also, dass man buchstäblich in ihre Handtaschen eingebrochen hat. Dass die Polizei ihren Inhalt ausgeschüttet hat, die Spione, die Armee, vielleicht sogar ihre eigenen Nachbarn, die nach etwas gesucht haben, was sie ihnen anhängen können, aber auch als Metapher, dass ihre Leben auseinandergerissen worden sind. Das ist eine sehr politische Lesart dieser Installation. Und wenn schon, wenigstens habe ich ein soziales Gewissen. Ein soziales Gewissen, genau. Aber das sieht man mal. Das ist bloß meine Geschichte. Ich liege wahrscheinlich total daneben. Eigentlich nicht. Wirklich? Wirklich, du bist ganz nah dran. Weißt du... Ich bin nämlich der Künstler. Wirklich? Wirklich. Na, das ist ja irre. Weißt du, es ist wirklich schön. Es ist wirklich gut, jemanden zu treffen, der einen irgendwie versteht. Ach, danke. Wirklich, es kommt so selten vor, dass man jemanden trifft. Irgendetwas daran hat mir nämlich wirklich etwas bedeutet, weißt du? Ist doch toll. Weil mir nämlich tatsächlich etwas passiert ist. Ich habe diese Frau getroffen, die sie... Ach, egal. Sprich weiter, das interessiert mich. Ich bin wirklich so. Wirklich? Ich bestelle immer dasselbe. Vielleicht solltest du mal was Neues probieren. Ja, vielleicht. Aber ich bin halt... Ich bin ein Gewohnheitstier. Weißt du, so bin ich eben. Ich habe das hinter mir. Ich war auch mal so. Aber dann habe ich beschlossen, nie wieder dasselbe zweimal zu essen. Dass ich jedes Mal, wenn ich essen gehe... Und Schauspieler gehen wirklich oft essen. Naja, mehr als andere. Dass ich jedes Mal, wenn ich essen gehe, etwas anderes esse. Also mal türkisch, libanesisch, marokkanisch, karibisch, kubanisch. Echt? Und wie lange hat es gedauert, bis du mit allem durch warst? Fast 3 Jahre. Unglaublich. Ja, mein Magen hat die ganze Welt bereist. Hoffentlich magst du das hier. Ich liebe Japanisch. Also ich habe dieser Frau dann, dieser Frau, von der ich dir erzählt habe, ja. Der Frau von der Straße. Ich habe diese Frau dann zum Essen eingeladen. Ich habe ihr gesagt... Wir gehen hin, wohin sie will. Und weißt du, wo sie hin wollte? Keine Ahnung. McDonald's. McDonald's, echt? Hat 3 von diesen Apfeltaschen gegessen, muss ihr total den Mund verbrannt haben. Aber sie hat sich eine nach der anderen reingestopft. Da muss sie aber schrecklich hungrig gewesen sein. Sie hätte haben können, was sie will. Aber nein, es musste so eine ganz, ganz ekelhafte Sache sein. Und dann haben wir stundenlang geredet. Echt? Stundenlang? Bis sie uns rausgeworfen haben. Und machst du sowas öfter? Sammelst du oft Menschen auf der Straße? Manchmal. Sie hat erzählt, dass man ihr Mann und Kinder weggenommen und in Lager gesteckt hat. Was glaubst du? Weiß nicht recht. Na, glaubst du, es gibt diese Lager? Kannst du dir das vorstellen? Gar nicht wirklich, nein. Ich glaube, sie war da oben nicht ganz richtig. Aber ich fühlte mich trotzdem irgendwie verpflichtet, ihr zuzuhören. Klar. Ein bisschen ist noch drin. Also, Volkslieder, ja? Ja. Alle sitzen auf diesem Platz. Sie waren den ganzen Weg in die Stadt gezogen, Tausende von Frauen. Und sie haben sich alle auf den Platz gesetzt und gesungen: Lasst unsere Männer frei, lasst unsere Männer frei, lasst unsere Männer frei. Das ist ja irre. Bis dann natürlich die Polizei gekommen ist oder die Armee und sie auseinandergetrieben hat. Mit Wasserwerfern oder Gummigeschossen oder... Verstehst du? Schrecklich. Aber wenigstens hatten sie etwas unternommen. Sie hatten nicht einfach zugelassen, dass Menschen spurlos verschwinden. Sie haben gerufen und geschrien. Und gesungen. Und gesungen, dass Menschen verschwinden. Damals wussten sie natürlich noch nichts von den Lagern, aber es gab Gerüchte. Sie hatte ihre Kinder im Dorf gelassen, bei einer Nachbarin, einer Frau, die sie seit 40 Jahren kannte. Sie waren zusammen aufgewachsen, also müsste man doch denken. Ja, müsste man. Aber die Kinder waren weg. Die Kinder waren weggebracht worden. Ins Lager? Niemand wusste etwas. Und sie konnte sich nicht helfen. Sie hatte das schreckliche, nagende Gefühl, dass ihre Nachbarin vielleicht... Ihre alte Freundin? ...die Staatsmacht alarmiert hatte. Scheiße. Dass ihre Nachbarin dafür verantwortlich war, dass man ihre Kinder abgeholt hatte. Und was glaubst du? Ich weiß nicht. Wirklich nicht. Aber jetzt fühlte sie sich völlig allein. Sie dachte, dass sie wirklich niemandem mehr trauen kann, dass sie nur noch von Feinden umgeben ist. Also wird sie jetzt verrückt. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Erscheinungen. Du kannst nicht mehr schlafen? Du hast Erscheinungen? Was? Was? Du hast ich gesagt. Nein. Ich meine sie. Ach so. Ich meine sie. Oh. Das war sie natürlich. Die Sache steigt dir ein bisschen zu Kopf. Paranoia? Vielleicht. Warum tust du das? Weil ich will. Es gibt doch so viele jüngere Männer. Jüngere Männer mag ich nicht. Warum holst du dir einen Dinosaurier ins Bett? Hey, sag sowas nicht. Oder ist das so eine kleine Perversion? Ja, genau. Das ist meine kleine Perversion. Wollte ich ja nur wissen. Sehen wir uns wieder? Weiß ich nicht. Wo ich jetzt doch gelernt habe, meine Fertigkeiten zu übertragen? Oder gibt es morgen die nächste Trainingsstunde mit dem nächsten Dinosaurier, dem nächsten japanischen Essen, der nächsten Eroberung? Entschuldige, ich bin müde. Klar bist du das. Ich muss schlafen. Hast du was dagegen, wenn ich bleibe? Nein, natürlich nicht. Ich find's schön, wenn du bleibst. Hier war's. Irgendwo hier. Ja, hier unten trifft man immer ein paar, oder? Wirklich? Na klar, Obdachlose. Obdachlose Flüchtlinge, obdachlose Durchgeknallte sammeln sich hier unten. Aber jetzt ist keiner da. Ein Kumpel von mir hat hier unten mal ein Video gedreht. Wo sind die denn alle? Er hat ein Video für so eine Band gedreht und die Plattenfirma hat ihm gesagt, wir wollen mal was anderes. Bisher hatte man diese Typen immer gefilmt, wie sie am Strand von Ibiza rumhüpfen oder auf Goa oder, ja? Und das hatten die satt. Und die Plattenfirma hatte es satt und das Publikum hatte es auch satt. Die brauchten eine, wie heißt das? Das sieht ja alles so leer aus. Rebranding. Sie brauchten ein Rebranding. Also, und mein Kumpel, wo ja? sind die alle hin? Der hatte diese abgefahrene Idee. Bring die hier runter. Sollen die für die Obdachlosen spielen. Und das machen wir unplugged. Einfach authentisch sein, ja? Authentisch, so wie für echte Menschen. Hast du das Video mal gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Hat total viele Preise gewonnen. Sogar den für das erfolgreichste Rebranding des Jahres. Wirklich? Hey, klar. Der Übererfolg, oder? Ich weiß nicht. Ich finde das den Übererfolg. Man nimmt so ein oberflächliches, total bescheuertes Produkt und verleiht ihm Echtheit, ein soziales Gewissen. Das nenne ich den Rebranding-Übererfolg. Na gut. Schön für dich. Toll, super. Hey, hey, immer locker bleiben. Entschuldige. Wenn du mich los sein willst, ich kann auch gehen, wenn du das willst. Sorry, ich wollte dich nicht... Ich stehe nicht auf so Heavy-Zeug, okay? Ich weiß, tut mir leid. Ich fand dich einfach schön und klug und dachte, vielleicht können wir einfach ein bisschen Spaß haben. Ich wollte sie wirklich gern finden, weißt du? Ich weiß. Ich dachte einfach, ich hätte ihr mehr geben sollen als Apfeltaschen. Vielleicht hätte sie Geld gebraucht oder einen Ort, wo sie... Ich weiß auch nicht, einfach mehr. Du bist ein guter Mensch. Nein. Dann nimm doch mal mich zum Beispiel. Ich bin Künstler. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen um Materialien und Komposition und Müll. Manchmal glaube ich, dass es wirklich asozial ist, Kunst zu machen. Nee. Doch, in einer Welt wie dieser schon. In einer Welt wie dieser bloß Künstler zu sein, es ist einfach asozial. Nein, weil du unserem Schmerz eine Stimme gibst. Echt? Ja, deine Installation heute in der Galerie. Die Handtaschen. Du hast etwas über die Lager ausgedrückt. Für dich. Für mich. Hast du etwas wirklich werden lassen? In deinem Kopf. Aber das war vielleicht gar nicht, was ich... Vielleicht ist diese Installation einfach ein Akt der Aggression gegen Frauen. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, das könntest du nicht. Danke. Wo glaubst du, sind die alle hin? Ich weiß nicht. Was meinst du, was soll ich mit meinen Fertigkeiten machen? Wohin sollte ich sie übertragen? Wem sollte ich mich anbieten? Ich glaube, am liebsten wäre mir ein Opernhaus. All diese ungebändigten Talente, all diese leidenschaftlichen Sänger und Dirigenten und Bühnenbildner, all diese überspannten Menschen, die an diesen fantastischen Märchen arbeiten, Liebe, und Gier und Drama. Irgendjemand muss auf dem Schiff das Ruder in die Hand nehmen. Irgendjemand muss all die Leidenschaft verstehen und in die richtigen Kanäle lenken. Irgendjemand muss im Hexenkessel der Gefühle einen kühlen Kopf bewahren. Vielleicht übernehme ich auch ein Lager. Was hältst du davon? All die Insassen sind ängstlich und rastlos. All die Wachen verkappte Verbrecher. Immer juckt ihnen der Finger am Abzug. Na, die brauchen wirklich jemand, der in der ganzen Prozedur für Ruhe und Ordnung sorgt, findest du nicht? Hörst du mir zu? All diese Jahre der Schauspielausbildung, all die Vorsprechen, und dann wirst du am Ende damit berühmt, dass du mir beigebracht hast, mich in die Lage versetzt hast, Leiter eines Lagers zu werden. Du musst schon zugeben, das ist ziemlich komisch, oder? Entschuldige, was hast du? Ich habe einen Witz gemacht. Ach so, entschuldige. Ich habe einen Witz gemacht, aber du hast nicht zugehört. Müde. Schon gut. Das verstehe ich, schon gut. Schlaf jetzt. Das ist aber schön. Wie bitte? Ich wollte bloß sagen, schön, dass du wieder dabei bist. Danke. Entschuldige. Dachtest du, ich wollte dich blöd anquatschen? Nein, nein, nein. Ich dachte bloß, naja, ich habe dich hier jede Woche gesehen. Du fällst mir immer auf, weil du so angespannt aussiehst. Ja, das sagen viele. Du siehst so beladen aus. Ich weiß auch nicht, vielleicht sollte ich mehr lächeln. Ich arbeite dran. Immer wenn du kommst, siehst du am Anfang der Stunde so angespannt aus. Mein Gesicht gibt bloß die falschen Signale. Weiß auch nicht warum. Aber dann fängst du mit den Übungen an und gibst dich den Haltungen hin. Und am Ende der Stunde wirkst du immer ganz ruhig. Na, das ist doch das Tolle an Yoga, oder? Bringt deinen Körper und deine Seele in einem Aufwasch in Ordnung. Darum stehe ich also drauf. Und dann bist du vor ein paar Wochen plötzlich nicht gekommen, da habe ich gedacht, na, sie hat wahrscheinlich bloß viel zu tun. Klar, du hattest viel zu tun. Aber als du in der Woche darauf auch nicht gekommen bist und in der danach, habe ich angefangen, mir Sorgen um dich zu machen. Ich mache mir Sorgen, wenn Menschen plötzlich verschwinden, so wie die Dinge stehen. Das ist schön. Findest du? Klar, ist doch schön zu wissen, dass sich jemand kümmert. Wahrscheinlich schon. Weil man natürlich ganz oft glaubt, dass es allen egal ist. Ich weiß. Manchmal frage ich mich zum Beispiel, weißt du, du reißt einen Typen auf. Du reißt einen Typen auf und dann stellt sich raus, dass er ein Irrer ist. Und wenn er dann nachts zulangt und dich erwürgt oder dir den Kopf zu Brei haut, wie lange würde es dauern, bis jemand das merkt? Eklige Vorstellung. Hast du keine Freunde oder Familie oder so etwas? Aber die haben immer so viel zu tun, weißt du. Nein, ich glaube, ich würde 1-2 Wochen da rumliegen, bevor es jemandem wirklich auffällt und man die Tür aufbricht und die Leiche findet. Ganz schön morbide. Ich schreibe sogar gerade ein Buch darüber, einen Roman. Ich wusste gleich, dass du kreativ bist. Er handelt von einer Frau, die nach ihrer verschwundenen Schwester sucht. Aber dann stellt sich heraus, dass die Schwester ermordet worden ist. Also muss sie den Mörder finden. Hast du sowas selbst erlebt? Ach was, meine Schwester lebt. Wir reden bloß nicht mehr miteinander. Wir sehen uns nicht mehr, sie ist irgendwie doof. Bist du auch kreativ? Irgendwie schon, glaube ich. Wirklich? Und was machst du? Ich heile Menschen. Echt? Spirituell. Ich behandle die Verletzungen der Menschen, ihre Schmerzen. Ich nehme mich ihres inneren Kindes an, also wir nennen es inneres Kind, und versuche, dieses Kind zu heilen. Oft ist es sehr verletzt und verstört, verstehst du? Ja. Oh ja, ich glaube, ich bin sehr verletzt und verstört. Ja, ich bin verletzt und verstört, glaubst du nicht auch? Nun... Sprich weiter. Was sagt dir dein Instinkt über mich? Ganz spontan. Hast du es gelesen? Natürlich habe ich es gelesen. Gut, gut. Und ich finde, es hat enormes Potenzial. Aber ich muss es natürlich noch ganz vielen natürlich, Leuten zeigen. Natürlich, ja. Eigentlich bin ich nämlich eher Geschäftsmann. Wirklich, ich bin bloß ein etwas schickerer Buchhalter. Klar, klar. In der Filmwelt kenne ich mich noch gar nicht so aus. Wirklich nicht? Nein, nein, ich habe erst kürzlich meine Fertigkeiten übertragen, wie man heute sagt, aus der Geschäftswelt. Na, man muss flexibel sein, was? Ich zum Beispiel, ich habe früher Restaurants gemanagt. Wirklich? Klar, alle möglichen Restaurants. Kubanisch, karibisch, japanisch, aber das war ein Desaster. Ich habe in einer Band gespielt, ich habe Spielsachen importiert, ich war Schauspieler. Naja, Schauspieler, ich habe Werbung gemacht, ich habe ein paar Musikvideos gedreht. Und jetzt schreibst du Drehbücher? Und jetzt schreibe ich Drehbücher. Ich habe einen Workshop gemacht, weißt du, über Struktur und viel gelesen. Ein Workshop, wirklich? Bücher, Drehbücher. Klingt ja spannend, einen Workshop. Ja, war es auch. Aber leider ganz überflüssig. Soweit ich weiß, muss man über das Filmemachen nur eine einzige Sache wissen. Wirklich? Wir nennen es die 10-Millionen-Dollar-Regel. Wenn die Produktion unter 10 Millionen Dollar kostet, kannst du sagen, was du willst. Und wenn sie mehr als 10 Millionen Dollar kostet, musst du sagen, was das Studio will. Verstehe. Und ich fürchte, das ist auch das Problem, das ich mit deinem Film habe. Das klingt nämlich nach einem sehr teuren Film. Das ist ein Mainstream-Film, klar. Die Massen auf dem Platz, die Kämpfe, die Lager. Das ist alles sehr teuer. Ich weiß, aber... Und alles sehr aktuell. Heute klingt das toll. Aber wenn der Film in die Kinos kommt, wann wäre das? In 2 Jahren vielleicht. Und die ganze Sache mit den Lagern vorbei ist, wenn die Lager vergessen sind, dann bleibt das Studio auf einem sehr teuren und, offen gesagt, ziemlich überalterten Produkt sitzen. Siehst du das Problem? Ja, natürlich. Ich habe irgendwie Schuldgefühle, weißt du? Wirklich? Das musst du doch nicht. Du musst dich nicht schuldig fühlen. Doch, weil ich... Zum Beispiel sitze ich nicht im Lager. Meine Schwester ist nicht im Lager. Ich bin einfach normal. Ich bin ein normaler, banaler Banal, Mensch. Banal, das darfst du nicht sagen. Wirklich, ich hatte so viel Glück im Leben. Es hätte natürlich besser laufen können. Ich wollte Schauspielerin werden und es hat nicht geklappt. Ich hätte jemanden kennenlernen sollen und das habe ich nicht. Und ich bin allein. Aber das sind doch ganz banale Sachen, oder komm, nicht? Du darfst dich wirklich nicht so runtermachen. Warum fühle ich mich dann immer noch? Ja? Warum fühle ich mich so... Wie? Versuch mal, das Gefühl zu beschreiben. Ich fühle mich gar nicht lebendig. Ich fühle mich, als wäre ich nur halb, als wenn etwas in mir tot ist. Als ob da draußen, da wartet das Leben auf mich, Erfahrungen. Und ich weiß, dass es da ist. Ich möchte die Hand ausstrecken und es anfassen, das Leben. Aber ich habe nicht einmal die Kraft, die Hand auszustrecken. Aha. Ich weiß, da will ich hin, ich weiß, dass ich leben will, aber... Also mache ich einfach weiter und das macht mir solche Angst. Ich werde immer einfach so weitermachen, wie ein Zombie. Du definierst dich über eine Opferrolle. Wirklich? Ja. Du weichst deiner Verantwortung aus und dabei könntest du dein Schicksal selber in die Hand nehmen. Nein, weil ein Opfer, ein echtes Opfer würde etwas fühlen. Ja schon, aber das heißt doch... Doch, stell dir zum Beispiel mal vor, ich wäre ein Soldat auf einer Friedensmission und ich bin in der Wüste und von der Truppe getrennt worden. Und die Rebellen haben mich entführt und mir einen Gewehrlauf in den Mund geschoben. Dann würde ich nämlich wirklich etwas fühlen. Aber was du jetzt fühlst, oder ist genauso... Oder ich wäre ein Teenager auf einer Schule in Oklahoma und ein paar Mitschüler haben so einen Kult. Diese Irren sind in so einem Kult... Und glauben, dass der Zorn Satans über die kleine Stadt kommen wird. Über die Schule, wenn es keine Säuberung gibt. Und plötzlich bin ich mitten in einer Belagerung. Nicht bloß als Zuschauer, meine ich. Nicht wie sonst. Heute haben an einer Schule in bla bla bla. Sondern ich erlebe das. Dann würde ich vielleicht etwas Echtes sein. Ein großes Gefühl. Oh, entschuldige, das ist wirklich lächerlich. Tut mir leid. Lächerlich? Sowas darfst du von dir doch nicht sagen. Es ist bloß so... Ich bin so verwöhnt. Nein. Deine Gefühle sind ja echt. Für dich sind sie echt und darauf kommt es an. Glaubst du wirklich? Natürlich, ja. Wir haben alle unsere eigenen Emotionen. Wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht und die kann man nicht gegen die anderer Leute aufrechnen oder gegen die Welt. Sie sind deine, sie gehören dir, also sind sie wichtig für dich. Ja. Und für mich. Wenn ich jemanden heile, werden diese Dinge für mich auch wichtig. Verstehst du? Ja. Das sage ich allen gleich zu Anfang. Ob man ein Flüchtling ist oder eine Geißel oder eine arbeitslose Schauspielerin, die keinen Freund hat, aber an einem Roman arbeitet. Die Erfahrungen eines jeden Menschen sind gleich viel wert. Naja, dieser Roman. Ja? Den Roman habe ich erfunden. Es gibt gar keinen Roman. Aha. Warum glaubst du, Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich so ein langweiliger Mensch bin. Weil ich mich bei dir interessant machen wollte. Also hast du geglaubt, du musst einen Roman erfinden? Darüber nachgedacht habe ich schon. Ich hatte die Idee. Also gibt es einen Roman? Nein. Doch, die Idee ist da. Du hast darüber nachgedacht. Du warst kreativ. Lob dich doch dafür. Kannst du das? Ja. Na gut, okay. Nein, bitte. Bitte, ich möchte einen Rat von dir. Ich glaube nicht, wirklich, dass das meine Aufgabe ist. Aber deine persönliche Meinung, wie findest du es denn? Einfach als Mensch. Naja, ich würde mal sagen, man sollte versuchen, es für unter 10 Millionen zu machen. Gut, gut. Das heißt, man muss natürlich eine Menge umschmeißen, das ist klar. Natürlich, ja. Den großen epischen Bogen verlierst du natürlich. Aber das bedeutet eben einfach, dass du dich auf eine sehr konkrete, sehr menschliche Situation konzentrieren musst. Für das erste Drehbuch gar keine schlechte Übung. Gar keine schlechte Sache. Da hast du wirklich recht. Naja, darüber kannst du jedenfalls mal nachdenken. Und du kriegst für unter 10 Millionen eine Finanzierung zustande? Für unter 10 Millionen kriegt man eine Finanzierung leichter zustande. Aber es gibt keine Garantie. Nicht, solange wir Krieg haben. Natürlich. Der Krieg macht es natürlich viel schwieriger, das Geld aufzutreiben. Besonders für ein Projekt, das unterm Strich kein Gute-Laune-Projekt ist. Ich weiß, es ist schrecklich, aber genau das werden die Geldgeber fragen. Wir haben Krieg, ist es ein Gute-Laune-Projekt? Vielleicht sollte ich noch mal drüber gehen, wenn du bevor du es weiter herumzeigst. Ja, ich glaube, das ist besser. Also gut. Hör mal, hast du Hunger? Ich habe immer Hunger. Ein Kumpel von mir macht heute Abend nämlich ein Fischrestaurant auf und ich dachte, wir könnten... Normalerweise schon. Normalerweise würde ich mir das nicht entgehen lassen, aber... Aber? Ach, nichts, nichts. Aber? Sag ruhig. Weißt du, ich will wirklich nicht, dass du denkst, ich sei paranoid, aber ich habe heute früh mit einem Freund gesprochen und er glaubt, dass sie heute Nacht mit den Bombenangriffen anfangen. Echt? Ja. Er arbeitet beim Fernsehen und sagt, dass sie sich darauf eingestellt haben, das ganze Programm umzuwerfen und rund um die Uhr Nachrichten zu bringen, weil heute Nacht die ersten Bomben fallen sollen. Und auf drei öffnest du die Augen. Eins, zwei, drei. Was siehst du jetzt? Alles ist ganz verschwommen. Das macht nichts. Atme einfach. Eins, zwei. Eins, zwei. Atme. Gut. Und konzentrier dich. Lass dein inneres Auge wandern und... Ich stehe am Tor des Lagers. Wo bist du? Ich bin oben, auf dem Hügel angekommen und stehe am Tor. Ja, und jetzt? Ich rufe. Wo sind meine Kinder? Wo sind meine Kinder? Ihr habt sie da drin, ich weiß es genau. Und wer hört dich? Niemand. Niemand hört mich. Eine Wache. Eine Wache auf einem Turm. Es gibt keine Türme. Eine Videokamera vielleicht. Nein, da ist nichts. Und jetzt öffnet sich das Tor. Nein. Doch. Das Tor geht auf und du trittst ein. Und was siehst du? Schuhe. Berge von Schuhen. Und Gliedmaßen. Und Augen. Nicht so durcheinander. Ganz säuberliche Haufen. Aha, ja. Und ich sehe die Schuhe meines Mannes. Und die Schuhe meiner Schwester. Und die Schuhe meiner Kinder. Auf einem Haufen? In einer Reihe. Sie haben eine kleine Extra-Reihe für sich. Und jetzt eine Stimme. Nein, eine Stimme. Was hörst du? Es gibt keine Stimme. Stimmen aus der Ferne. Mami, Mami, Mami. Hörst du sie? Ja. Was möchtest du jetzt tun? Ich möchte sie... Ja? Ich möchte meine Kinder finden. Also? Sehe ich mich um. Und überall sind... Karussells. Karussells? Ja, also wie im Vergnügungspark. Riesenräder, Wasserrutschen, interaktive Lehrspiele. Ich suche überall. Aber niemand ist da. Du bist allein? Ich bin ganz allein. Und hörst du die Kinder noch? Wie sie mich rufen, ja. Und jetzt komme ich an dieses Weltdorf. Das ist eine riesige Halle, in der man essen kann und die heißt Weltdorf. So eine riesige, runde Halle. Und außen kann man alles Essen bestellen, das es auf der Welt gibt. Und dann geht man hinein und setzt sich in die Mitte und isst es. Und du? Ich habe mich für mexikanisch entschieden. Und ich nehme mein mexikanisches Essen auf einem Tablett. Und ich nehme mein Tablett und setze mich an einen Tisch in der Mitte der Halle und esse. Wie schmeckt es? Nach nichts. Und da merke ich plötzlich, dass meine Kinder mir gegenüber sitzen. Die ganze Zeit, die ich esse, haben sie mir gegenüber gesessen. Du hast sie gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Und ich weine. Schon gut, ja. Das ist okay. Taxi! Taxi! Jetzt guckt er das an, sieht mich und schaltet seine Lampe aus. Manchmal glaube ich wirklich, dass sie nie jemanden mitnehmen. Und einfach den ganzen Tag mit ausgeschalteter Lampe in der Gegend herumfahren. Ja, echt. Ich habe eine Nummer, wenn du willst, dass ich dir eins rufe. Normalerweise findet man hier immer eins. Wann geht es denn los? Weiß nicht genau. Wann glaubst du, dass wir mit der Bombardierung anfangen? Naja, ganz bestimmt erst nach Einbruch der Dunkelheit. Ja, lange nachdem es dunkel geworden ist. Und wahrscheinlich hängt es dann noch von ganz vielen Sachen ab, wie, naja, von der Wolkendichte und der Windgeschwindigkeit zum Beispiel und all solchen Sachen. Und was wollen Sie treffen? Also die Zivilbevölkerung soll wohl verschont werden, soweit wie möglich. Wer es glaubt. Obwohl, mein Freund macht sich wirklich Sorgen. Echt? Oh ja, weil der Fernsehsender offenbar ganz oben auf der Liste der Angriffsziele steht. Moderne Kriegsführung. Klar, bevor die sich die Brücken und die Wasserversorgung und all das vornehmen, schalten sie erstmal das Fernsehen aus. Damit keiner von uns mehr weiß, was los ist. Genau, wir werden im Dunkeln sitzen. Taxi, Taxi! Ich rufe dir eins. Danke. Normalerweise kriegt man hier ganz leicht eins, aber wahrscheinlich hat sich das Gerücht herumgesprochen und alle versuchen nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich bricht auf den Straßen bald Panik aus. Hallo? Hallo? Scheiße. Was war das? Ich glaube, das ist Luftalarm. Wirklich? Ja. Ich glaube, die Bombenangriffe haben begonnen. Heute Nacht passiert es. Ja, vielleicht. Wie geht's dir damit? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, du bleibst besser hier. Aber auf der Straße bekomme ich mehr mit. Du darfst nicht rausgehen. Nein. Bleib hier, bitte. Ich will nicht hier bleiben. Musik? Oh ja, wir hören Musik. Wie wär's? Gefällt dir das? Nein, bitte. Oder was anderes? Klassisch. Rock, Country, House. Habe ich überhaupt House? Ich habe so ziemlich alles, was du auch hören möchtest. Schau's einfach mal durch. Schau's durch. Such dir aus, was du willst. Ich will deine Musik nicht hören, okay? Ich will nicht bei dir sein. Ich will nach draußen. Ich will da draußen sein. Musik interessiert mich nicht. Ich gehe jetzt. Ich gehe. Lass mich nicht allein. Bleib. Lass mich los. Du tust mir weh. Lass los. Entschuldige. Ich wollte dir nicht wehtun. Entschuldige. Also wirklich? Es ist bloß... Ich mag nicht alleine sein. Du kennst mich doch gar nicht. Das tue ich wohl. Du bildest dir bloß ein, dass du mich kennst. In deinem Kopf. Diese Bilder in deinem Kopf. Ach, die? Ja, die Lager. Diese Frau, die ihre Kinder sucht. Ich kenne das alles. Hör mal. Das ist nämlich auch in meinem Kopf. Seit ich diese Frau getroffen habe, ich habe diese Frau gefunden. Und das habe ich im Kopf, immer wenn ich einschlafe. Das habe ich mir ausgedacht. Das hast du gewusst. Du hast das Gefühl. Nein, nein, das stimmt nicht. Ich habe gar nichts. Und wenn du diese Gefühle jetzt verleugnest. Verleugnest, verleugnest. Warum benutzt du so bescheuerte Wörter? Dann geht's dir vielleicht besser. Okay, aber du hast das alles gesehen. Ich habe noch nie was gefühlt. Ich wollte bloß immer was fühlen. Und es ist nie passiert. Manchmal fühle ich ein bisschen was, wenn ich spiele. Aber nie. Aber jetzt. Willst du eine Bombe? Du willst zerstört werden, damit du etwas spüren kannst. Ja, genau, das will ich. Scheiße. Ich will die totale Zerstörung. Scheiße, ich will Vernichtung, jawohl. Scheiße, ich will irgendetwas fühlen. Ich gehe jetzt. Du kannst ja da sitzen und dir deine Musik anhören. Ich gehe jetzt nämlich. Wie wär's mit etwas Wein? Ja, super. Liebling, einen Schluck Wein? Danke. Bitte sehr. Und wie steht's mit dir? Ja, klasse. Danke, Paps. Na dann. Ein Toast. Willkommen daheim. Ach, ich bitte dich. Ja, willkommen daheim, Mami. Willkommen daheim, Mami. Danke. Schön, dass du wieder bei uns bist. Mm, der ist echt lecker. Wie fühlst du dich hier jetzt so? Okay. Wirklich? Ja. Und komisch. Komisch, wirklich? Du findest uns komisch? Nein, Liebling, euch nicht, euch doch nicht. Aber die Fahrt vom Flughafen, die Straßenschilder und die Läden und die Menschen. Wisst ihr, das sind die normalsten Dinge der Welt, aber plötzlich kommen sie einem fremd vor. Das geht vorbei. Sicher. Wenn man aus dem Urlaub kommt, ist das immer so. Aus dem Urlaub? Ein Urlaub war das wirklich nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich habe jetzt grünes Licht. Ja? Für meinen Film. Es sieht so aus, als würden Sie meinen Film machen. Aha. Ja, freut mich total. Dort am Flughafen habe ich diese Frau getroffen. Ich wartete auf meinen Abflug und wir sind ins Gespräch gekommen. Ihr Englisch war nicht so toll, aber es hat gereicht. Und sie hat gesagt, was machen Sie hier? Und ich habe gesagt, ich drehe einen Dokumentarfilm über den Krieg. Und sie hat gelacht und gesagt, hier sei alles voller Dokumentarfilme. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, kommen sie offenbar aus der ganzen Welt dorthin, um Dokumentarfilme zu drehen. Und ich habe sie gefragt, was sie macht. Und sie hat mir erzählt, dass sie im Lager war. Und dass sie ein Quartett gebildet haben. Ein paar Frauen haben sich zusammengetan und ein Quartett gebildet und gespielt. Eine der Wachen war ein Musikliebhaber, also hat er sie üben lassen. Aber jetzt ist alles vorbei. Und sie ist draußen und hat einen Plattenvertrag. Das Quartett hat einen Plattenvertrag und sie treten auf der ganzen Welt auf. Toll. Wirklich? Wirklich. Du verachtest uns. Tue ich das? Sicher. Du sitzt da und denkst, das ist mein Ex-Mann, das sind meine Kinder und sie sind total dumm und banal. Nein. Doch, das tust du. Mami, es ist doch nicht unsere Schuld, dass wir nicht in einem Kriegsgebiet leben. Ich weiß. Dann hör auf. Schon gut. In ein paar Tagen ist alles wieder ganz normal. Ja, alles wird wieder ganz normal. Jetzt kommt schon, esst was. Feed Me von Mark Ravenhill. Übersetzung aus dem Englischen Robin Detje. Musik Martin Schütz. Mit Matthias Riedelhammer, Katharina Schmalenberg, Katja Reinke und Sebastian Rudolph. Ton Jack Jakob. Bearbeitung und Regie Erik Althoffer. Produktion DRS 2001. Ihre Rede, verehrter Freund, war für mich die größte Freude. Das schönste Geschenk. All mein Blut werde ich dafür geben, mich ihrer würdig zu erweisen. Wir, alle kunstliebenden Bürger dieser Stadt sind es, die zu danken haben, hochgeschätzter Senior. In der Not allein bewährt sich der Adel großer Seelen. Sie haben uns gezeigt, oh, dass... Boys, lass gut sein. Erklärt mir, Liebe, was hier auf meine Teller liegt. Eine Caille Rotio Frisée, Madame. Ja, eine Wachtel, meine Liebe. Eine echte Köstlichkeit. Eine Wachtel? Strange world. Ich glaube, ich sollte mit euch Jungs lieber mal Burger essen gehen. Oh Gott, Jessica, tu mir das bitte nicht an. Ich bin mit allem einverstanden, Madame. Aber dafür müssen Sie mir versprechen, vor Ihren Arien nicht Yippie zu rufen. Golfe versucht seit vielen Jahren, mir die abendländische Civilization beizubringen. Ohne großer Erfolg, ich fürchte. Dafür ist sie aber auch die berückendste Wilde, die je von diesem schrecklichen Kontinent zu uns ins Abendland gekommen ist. Golfe, ich finde, das Abendland benimmt sich heute Abend sehr schlecht. Ich bin eine verheiratete Frau. Was soll denn Mr. Johnson denken? Guten Abend, Benito. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ivan, das ist bezaubernd von dir. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich eingeladen habe. Ein merkwürdiger Zufall. Ich auch nicht. Wollen Sie bitte so freundlich sein und den Herrn hier hinaus begleiten? Der Saaldiener tippt den Korrepetitor am Oberarm. Ivan schlägt ihn zu Boden. Ich lasse mich von dir nicht abservieren wie ein Essen, das dir plötzlich nicht mehr schmeckt, Benito. An diesem Bissen wirst du ersticken. Ivan nimmt eine Gabel vom Tisch und nähert sich Schritt für Schritt dem Dirigenten. Vielleicht hätte dir die Immobilienmafia statt dieser Schoßhündchen lieber einen richtigen Wachhund spendieren sollen. Die vier silbernen Gabelzinken blitzen. Benito Bellini schlägt die Hände vors Gesicht. Da packt von hinten Frau Jessica Johnson Meyer den Arm des Korrepetitors und dreht ihn mit einem schnellen Griff zwischen die Schulterblätter. Unter der eisernen Umklammerung der Sängerin lässt Ivan die Gabel fallen und sich in Richtung Ausgang befördern. So, wir sind jetzt a good little boy und gehen nach Hause, okay? Der Korrepetitor wird von mehreren Saaldienern abgeführt. Du verdammte Hure! Das wird dir noch leid tun! Euch allen wird es noch leid tun! War es so schmählich, was? Jessica begegnet ihrem Schimmel. War es so schmählich, was ich verbrach, das, ach, schmählich, schmählich, schmählich, what a fucking word, schmählich, what a strange language. Ihr Blick fällt auf die Flasche Veuve Clicquot, oh, eines anonymen Verehrers. Mary Widow, okay, so lass uns ein bisschen gurgeln. Die Sängerin öffnet die Champagnerflasche. Gurgeln. Und füllt sich einen Zahnputzbecher voll. Stürzt ihn in einem Zug hinunter. Oh Gott. Trinkt noch einen zweiten Becher. Die Sängerin ist müde. Sie sinkt auf das kleine Sofa. Ihre Augen schließen sich. Sie blinzelt ungläubig. Ein gewaltiges weißes Pferd steht mitten in der Garderobe. Die Sängerin gibt sich einen Ruck. Hi! What you doing here? You've got to come with me, Jesse, right now. No, it's impossible. Jesse, you've got to come with me. Impossible? We have rehearsal. You don't have to talk to me like that. Nobody has to talk to me. If I don't want to, you won't talk. Okay? I don't have to talk. Don't worry. I'm taking you now. Robert K., wer auf die Piste will, tanzen gehen. Du bist zart und elegant. Komm und gib mir deine Hand. Was sprichst du für das rechte Bein? Komm, mein Mädel, mach dich fein. Das ist gut. Cha-cha-cha. Mädchen, Beine, Rank und Schlag. Deine Augen, Witze, blank. Ob Paare sich im Kreise drehen. Komm, mein Mädel, lass uns gehen. Cha-cha-cha. Tanzen gehen jede Nacht. Cha-cha-cha.